Erster Jahwe sprach zu Mose. Zweiter spricht zu den Israeliten. Dies sind Jahwes Feste. Ihr sollt sie als heilige Treffen feiern. Dritter, 6 Tage könnt ihr arbeiten. Der 7. Tag ist ein Ruhetag. Ihr sollt euch im Heiligtum treffen. Macht keine Arbeit in euren Häusern. Es ist ein Ruhetag für Jahwe. 4. Das sind Jahwes Feste. Ihr sollt sie zu ihrer Zeit feiern. Trefft euch dafür im Heiligtum. 5. Im 1. Monat, am 14. Tag, feiert ihr Passa für Jahwe. Das ist am Abend. 6. Am 15. Tag im selben Monat ist das Fest der Brote ohne Sauerteig. Ihr esst 7 Tage lang Brot ohne Sauerteig. 7. Am 1. Tag habt ihr ein heiliges Treffen. Ihr dürft keine normale Arbeit machen. 8. 7 Tage lang bringt ihr Jahwe ein Feueropfer. Am 7. Tag ist ein heiliges Treffen. Ihr dürft keine normale Arbeit machen. 9. Jahwe sprach zu Mose. 10. Spricht zu den Israeliten. Ihr kommt in ein Land. Ich gebe es euch. Wenn ihr dort erntet, bringt die erste Ernte zum Priester. 11. Der Priester soll die Gabe vor Jahwe schwingen. So freut sich Jahwe über euch. Der Priester macht das am Tag nach dem Sabbat. 12. An diesem Tag bringt ihr ein Lamm. Es muss ein Jahr alt und ohne Fehler sein. Es ist ein Brandopfer für Jahwe. 13. Bringt auch 2/10 feines Mehl mit Öl. Das ist ein Speiseopfer für Jahwe. Es riecht gut. Bringt auch Wein als Trankopfer. 14. Ist kein Brot oder geröstete Körner. Wartet, bis ihr das Opfer gebracht habt. Das ist eine ewige Regel. Eure Kinder sollen sie auch halten. 15. Zählt 7 volle Wochen. Beginnt am Tag nach dem Sabbat. Das ist der Tag, an dem ihr die Gabe gebracht habt. 16. Zählt bis zum Tag nach dem 7. Sabbat. Das sind 50 Tage. Dann bringt Jahwe ein Speiseopfer vom neuen Getreide. 17. Bringt aus euren Häusern 2 Brote. Sie sollen aus feinem Mehl sein. Backt sie mit Sauerteig. Das ist ein erstes Opfer für Jahwe. 18. Bringt auch 7 Lämmer ohne Fehler. Sie müssen ein Jahr alt sein. Bringt einen jungen Stier und 2 Widder. Das sind Brandopfer für Jahwe. Bringt auch Speiseopfer und Trankopfer dazu. Es ist ein Feueropfer, das gut riecht. 19. Bringt einen Ziegenbock für Sünden. Bringt auch 2 einjährige Lämmer als Heilsopfer. 20. Der Priester soll die Brote und die Lämmer vor Jahwe schwingen. Sie sind für Jahwe heilig. Der Priester bekommt sie. 21. An diesem Tag habt ihr ein heiliges Treffen. Ihr dürft keine normale Arbeit machen. Das ist eine ewige Regel. Eure Kinder sollen sie auch halten. 22. Wenn ihr euer Feld erntet, erntet nicht alles. Lasst etwas für die Armen und Fremden. Ich bin Jahwe, euer Gott. 23. Jahwe sprach zu Mose. 24. Spricht zu den Israeliten. Am 1. Tag des 7. Monats ist Ruhetag. Ihr sollt Posaunen blasen. Trefft euch im Heiligtum. 25. Macht keine normale Arbeit. Bringt Jahwe ein Feueropfer. 26. Jahwe sprach zu Mose. 27. Am 10. Tag des 7. Monats ist der Tag der Vergebung. Ihr habt ein heiliges Treffen. Ihr sollt nicht essen und trinken. Bringt Jahwe ein Feueropfer. 28. Macht an diesem Tag keine Arbeit. Es ist der Tag der Vergebung. Jahwe, euer Gott, vergibt euch dann. 29. Wer an diesem Tag isst und trinkt, wird aus dem Volk genommen. 30. Wer an diesem Tag arbeitet, den werde ich aus dem Volk nehmen. 31. Macht keine Arbeit. Das ist eine ewige Regel. Eure Kinder sollen sie auch halten. 32. Es ist ein Tag der Ruhe. Ihr sollt nicht essen und trinken. Haltet die Ruhe vom Abend des 9. Tages bis zum nächsten Abend. 33. Jahwe sprach zu Mose. 34. Spricht zu den Israeliten. Am 15. Tag des 7. Monats feiert ihr das Laubhüttenfest. Es dauert 7 Tage. 35. Am 1. Tag ist ein heiliges Treffen. Ihr dürft keine normale Arbeit machen. 36. 7 Tage lang bringt ihr Jahwe ein Feueropfer. Am 8. Tag ist ein heiliges Treffen. Bringt Jahwe ein Feueropfer. Macht keine normale Arbeit. 37. Das sind Jahwes Feste. Ihr sollt heilige Treffen haben. Bringt Jahwe Feueropfer. Das sind Brandopfer, Speiseopfer, Schlachtopfer und Trankopfer. Bringt sie jeden Tag, wie es nötig ist. 38. Das ist zusätzlich zu den Sabbaten Jahwes. Es ist auch zusätzlich zu euren Gaben und zu euren freiwilligen Opfern für Jahwe. 39. Am 15. Tag des 7. Monats erntet ihr das Land. Dann feiert ihr Jahwes Fest 7 Tage lang. Der 1. Tag ist ein Ruhetag. Der 8. Tag ist auch ein Ruhetag. 40. Am 1. Tag holt ihr schöne Früchte. Holt auch Palmenzweige und Äste von Bäumen. Holt auch Weidenzweige. Seid 7 Tage lang fröhlich vor Jahwe, eurem Gott. 41. Feiert dieses Fest für Jahwe jedes Jahr. Es dauert 7 Tage. Das ist eine ewige Regel. Eure Kinder sollen sie auch halten. Feiert es im 7. Monat. 42. Ihr sollt 7 Tage lang in Hütten leben. Alle Menschen in Israel sollen in Hütten leben. 43. Eure Kinder sollen wissen, ich ließ die Israeliten in Hütten leben. Das war, als ich sie aus Ägypten führte. Ich bin Jahwe, euer Gott. 44. Mose sagte den Israeliten Jahwes Feste.